Er war ein Teil von Kraftwerk, hat dann die elektronische Musik mit der Gruppe Harmonia massiv beeinflusst. Zuvor hatte er schon die Band Neu mitgegründet. Michael Rother war damit ein ganz wichtiger Kopf in der Düsseldorfer Musikszene und die Stadt gilt immerhin als die Hauptstadt der elektronischen Musik. Electricity oder Electricity, mit diesem Buch im vergangenen Jahr erschienen, wurde die Rolle der Musik aus Düsseldorf schon gewürdigt und von heute bis Samstag findet genau dort eine Konferenz unter demselben Titel statt. Teilnehmen werden unter anderem auch Musiker, die Teil der Düsseldorfer Szene waren. Zum Beispiel Michael Rother, der auch dort auf der Bühne stehen wird und den ich jetzt zum Corso-Gespräch begrüße. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Es wurde viel geschrieben darüber, was Düsseldorf zur Electricity macht. Wofür steht diese Electricity für Sie? Ich habe in Düsseldorf 1971 die Band Kraftwerk kennengelernt, die Mitglieder ohne die Band wirklich zu kennen, habe dann gejammt und bin wenig später der Gruppe beigetreten, weil das für mich der neue Weg war. Düsseldorf habe ich dann 1973 schon verlassen, um in Forst die Band Harmonia zu gründen. Jetzt die Wiederkehr nach Düsseldorf, um auf Electricity Conference, so heißt glaube ich der offizielle Titel, morgen ein Konzert zu geben. Das ist auf jeden Fall immer ein besonderes Konzert für mich. Ich habe schon im Februar in Düsseldorf im Zack gespielt und das war fast ein Familientreffen. Also es waren zwar viele Leute anwesend, aber sehr viele bekannte Gesichter. Insofern erwarte ich auch auf der Konferenz, ich habe morgen am Nachmittag auch eine Einladung in einem Panel mitzuwirken, bei einem Panel. Und da sind andere Musiker vertreten und wir werden wahrscheinlich die Vergangenheit der elektronischen Musik aus Düsseldorf beleuchten, unsere eigene Vergangenheit. Und da bin ich gespannt, ob die Meinungen tatsächlich so einhellig sind oder ob wir vielleicht sehr unterschiedliche Erinnerungen haben werden. Sie haben gerade Harmonia angesprochen und vor kurzem, also in dieser Woche oder in der vergangenen Woche, sind gerade die gesammelten Werke sozusagen erschienen. Vielleicht noch einen Schritt vorher, denn vor Harmonia gab es in Ihrer musikalischen Biografie ja Neu und die Neualben aus den 70er Jahren gehören ganz bestimmt zu Meilensteinen der deutschen Musik. Wie wichtig war genau dieses Projekt für Sie in Ihrer musikalischen Entwicklung? Habe ich das tatsächlich jetzt eben in der Aufzählung übersprungen? Das ist unverzeihlich. Natürlich war die Zusammenarbeit mit Klaus Dinger, das Projekt Neu, für mich ein ganz wesentlicher Schritt. Im Herbst 71 nach der Trennung von Kraftwerk haben Klaus Dinger und ich mit Conny Planck zusammen, dem Produzenten, das erste Neualbum aufgenommen. Und das war für mich damals das erste Album überhaupt und insofern auch ein ganz wichtiger Schritt. Die Zusammenarbeit mit Klaus war nicht immer leicht. Sie wurde über die Jahre etwas kompliziert, aber zumindest im Studio bei der Musik, das muss ich auch im Widerspruch zu vielen Informationen, die man so bekommt, sagen. Im Studio und bei der Musik haben Klaus Dinger und ich uns immer sehr gut verstanden und es gab tatsächlich keine Diskussion über die Musik. Alles, was außerhalb des Studios passierte, war etwas kompliziert, aber die Musik haben wir tatsächlich sehr einvernehmlich erstellt, auch in den 80ern noch. Aber mit dieser Musik, das haben Sie mal gesagt, konnten Sie im Mainstream nie ankommen. Woran lag das? Oh, die Gedanken, ob die Musik jetzt nur für einen elitären oder für einen kleinen Kreis verständlich war oder für viele, diese Frage habe ich mir tatsächlich nie gestellt. Meine Betrachtungsweise oder mein Wunsch war eigentlich nur, die Musik auszudrücken, zu entwickeln, die mir vorschwebte. Und eigentlich war meine Überzeugung immer natürlich völlig an der Realität vorbeigehend, dass wenn mir die Musik besonders gut gefällt, dass dann auch ganz viele Menschen diese Liebe zur Musik teilen. Was insbesondere bei Harmonia dann natürlich zum Tragen kam, dieses Missverständnis. Bei Harmonia, jetzt im Rückblick nach so vielen Jahren, wie sehen Sie da die Rolle? Zumal von Brian Eno ja die Aussage überliefert ist, dass es the world's most important rock band, die wichtigste Rockband der Welt war. Wie sehen Sie die Rolle? Ja, diese Aussage, die begegnet mir immer wieder und die ist natürlich ganz schön kräftig formuliert. Also bei aller Wertschätzung von Brian Eno, er ist ja auch ein großartiger Musiker. Und unsere Zusammenarbeit war auch sehr, sehr inspirierend. 1976 hat er uns in Forst besucht. Wir haben das Album Tracks and Traces, das auch in der Box enthalten ist, aufgenommen. Die Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Rödelius und Dieter Möbius in Forst von 1973 bis Sommer 1976 war für mich ein ganz wichtiger, eine Entwicklungsstufe, die ich gar nicht hätte überspringen können. Und was glauben Sie, warum auch von anderen da so eine Bedeutung beigemessen wurde, obwohl kommerziell ja gar nicht so erfolgreich? Ja, das ist immer das große Rätselraten. Meine Orientierungsrichtschnur war eigentlich immer nur, was möchte ich machen? Und manchmal hat es gepasst, wie 1977 dann mit Flammende Herzen, meinem ersten Soloalbum. Aber bei Harmonia hat es ungefähr 35 Jahre gedauert. Heutzutage erfreuen sich unsere Alben, die Musik, einer viel größeren Wertschätzung. Das ist gar nicht zu vergleichen. Und die Reaktion, die unsere Box Harmonia Complete Works jetzt erfährt, ja, die ist beeindruckend. Es geht um die ganze Welt und es sind so viele Rückmeldungen von unbekannten und bekannten Menschen. Das hätte ich mir damals nicht erträumt. Wir haben jetzt lange gesprochen über diese großen Pionierzeiten der elektrischen Musik und darum geht es ja auch, wenn wir jetzt auf die Electricity-Konferenz kommen, jetzt in den kommenden Tagen. Dort werden Sie zum Beispiel auch diskutieren mit Philipp Holstein von der Rheinischen Post, der gerade geschrieben hat, im Oktober feiern wir noch einmal ausgiebig beim dreitägigen Electricity-Kongress die Musik aus Düsseldorf. Wir schwärmen von den alten Zeiten, wir sehen uns im November noch einmal Kraftwerk an, aber danach stellen wir die Mensch-Maschine-LP in den Keller und wünschen uns dann zu Weihnachten neue Platten. 2016 wird die Zukunft beginnen. Er verknüpft das mit dem Argument, dass, wenn man in den 70er Jahren immer zurückgeblickt hätte, dass dann Gruppen wie Kraftwerk oder Harmonia gar nicht entstanden wären. Können Sie diese Haltung auch verstehen? Ich fand diesen Artikel sehr erfrischend, als ich ihn las und habe auch, ich glaube, zumindest geschmunzelt, wenn nicht sogar laut gelacht. Darüber werden wir sicher reden. Ich finde grundsätzlich die Idee, nach vorne zu schauen, sehr, sehr vernünftig. Und es ist ganz sicher richtig, dass wenn wir damals nur zurückgeblickt hätten, wir nicht frei genug gewesen wären, neue Wege zu beschreiten. Das war ja unser Ziel. Aber auch wenn ich jetzt Konzerte gebe und bei den Konzerten Materialien von Neu, Harmonia und aus meinem Solokatalog spiele, ist das alles andere als ein Nostalgieereignis. Und wie blicken Sie nach vorne musikalisch? Das ist jetzt kein Masterplan, also ich verfolge keinen ausformulierten Plan, wie die Musik sich weiterentwickelt. Sie tut es jeden Tag und bei jeder Begegnung auch mit anderen Musikern, bei denen ich Anregungen aufnehme. Aber wichtig ist für mich, dass die Konzerte, die ich gebe, tatsächlich keine Nostalgie verträumt nach rückwärts schauende Ereignisse sind, sondern das ist sehr wohl das Feiern der Gegenwart. Und der Blick geht ganz auf jeden Fall streng nach vorne. In der Diskussionsrunde, die ich eben angesprochen habe, da werden Sie über Krautrock sprechen und dabei mögen Sie doch den Begriff eigentlich gar nicht und können gar nicht viel damit anfangen, oder? Wie ist das? Ja, das ist richtig. Der Begriff hat mir noch nie gefallen, aber ich habe tatsächlich den Kampf gegen den Begriff Krautrock eingestellt. Es wurde mir irgendwann klar bei meinen Reisen nach Amerika und Australien, Japan und so weiter, dass dieser Begriff sich längst etabliert hat und mit einem ganz positiven Inhalt gefüllt ist. Was er ursprünglich ja nicht war. Das ist genau der Punkt. Also anfänglich, glaube ich, kann man unterstellen, dass da zumindest eine Ambivalenz im Spiel war, als der Begriff auf deutsche Musik gemünzt wurde in England, glaube ich, Anfang der 70er. Heutzutage ist es ein Gütesiegel und das Einzige, worum ich dann immer bitte, ist, dass die Menschen verstehen, dass zumindest mein Wunsch, und ich glaube, das gilt auch für Klaus Dinger und die Clustermusiker, Harmonia, Kraftwerk auch, Can, dass unser Wunsch war, eine Individualität zu zeigen. Und das ist das, worauf ich mich sozusagen jetzt zurückziehe. Und wenn der Begriff Krautrock in der Diskussion fällt, dann werde ich wahrscheinlich Ähnliches beisteuern. Auf jeden Fall wird er weitergeführt als Krautrocker. Michael Rother hier im Corso-Gespräch zu sehen und zu hören in den kommenden Tagen beim Electricity-Kongress in Düsseldorf. Ihnen ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, Dankeschön.